Nummer 2. Sie hören aus dem Cockpit folgende Durchsage. Verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Die Turbinen laufen schon warm, wie Sie hören können, aber leider haben wir wegen zu hohem Flugaufkommen noch keine Starterlaubnis erhalten. Der Luftraum über Frankfurt ist überfüllt. Wir werden jedoch in Kürze starten und von der Startbahn 03 nach Norden fliegen. Wir haben leider etwas Gegenwind und werden somit etwas später in Frankfurt landen. Trotz dieser kleinen Verzögerung wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Aufenthalt an Bord.